Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95 oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181 oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um Eintauchen ins Mittelalter, um den Kölner Dom, von mir, Susanne Nielsen, erlebt. Um den Kölner Dom, wo man im Winter immer den großen Weihnachtsmarkt erlebt, sich damit natürlich auch mit altem Handwerk wie Holzschnitzen und Räuchermännchen oder Schwibbögen beschäftigt oder duftenden Glühwein und Zimtsterne und Lebkuchen erlebt. Diesmal sieht es anders aus und zwar im Sommer, wettermäßig anders, aber es sieht auch nach einem alten Handwerkermarkt aus und das, wie gesagt, mitten im Sommer. Als wäre man plötzlich in eine andere Zeit eingedrungen, hört man Stimmen, die so ganz anders klingen, auch anders als der Weihnachtsmarkt. Und hier geht es um eine Zeitreise. Zeitreise geht in den beginnenden Bau der Großkathedrale, nämlich ins Mittelalter. Drumherum Stände mit allerlei Handwerk. Zünfte im Mittelalter regulierten bereits Arbeitszeit und Ausbildung von Lehrlingen zum Gesellen bis zum Meister hin. Es gibt noch heute immerhin die Wanderschaft der Auszubildenden und man kann als Zimmermann dabei erkannt werden und sogar bis auf andere Kontinente reisen. Heute geht das sogar per Flugzeug. Was so ein Gefährt angeht, stieß ich mit meiner Kunde, dass ich mit einem solchen nach Köln gekommen sei, auf ungläubige Ohren und Augen der ganz in ihre mittelalterliche Zeit gebundenen Menschen um den Dom. Zusammen mit einer ehemaligen Schulfreundin, Dagmar, erkundigte ich diese mir fremde Welt. Und die Sprache dieser von den Zünften bestimmten Geschäftsleute nimmt uns auch gefangen. Als hätte man in ein altes Buch geschaut und begänne zu lesen und zu verstehen. Dieses alte Buch hast du bis von mittelalterlichen Klängen bis zu dem Klappern von emsigen Handwerkstreiben. Alles ist um einen herum und man ist quasi in diesem Buch drin, in der Geschichte, in den Bildern. Wo also waren Schulfreundin Dagmar und ich, Susanne Nielsen, unterwegs für meine Radiosendung denn hier gelandet? Krüge mit kühlem Met, Schmiede, Stände mit tüchtigen Händlern, zweifelsohne hatte sich auf dem Mittelaltermarkt in Köln einiges getan und wir waren dort gelandet. Der Besuch ist ähnlich wie ein Besuch auf dem Renaissance-Festival in Tampa, Florida. Da geht es nämlich auch so zu wie gesagt, in Köln. Und der Besuch, den ich in Köln tätigte, ist auch schon einige Jahre her. Aber es gibt sie, diese Renaissance-Feste und Märkte auf Burgen und Schlössern mit viel Ritterrüstung und Geklapper und eben auch in den Herzen von kleinen Städten, wenn das Wetter schön ist, meistens im Sommer und wenn man dann gerne im Freien verweilt, sich neugierig erkundigen kann und zusammen mit den Kleinen auch noch viel dazulernen kann. Ich erinnere mich noch, dass der eine der Gaukler, die auch zum Fest gehörten, Freundin Dagmars Schuh gefiel. Er ihn kurzerhand stibitzte und es brauchte viel, viel Geduld und auch vieler mittelalterlicher Sprache und Sätze und Überzeugungskraft auf Seiten der Bestohlenen, um sich ihr Hab wieder zurückzuholen. Na, aber es war auch ein wenig spaßig und wir kamen beide mit diesem Scherz relativ glimpflich davon. Sie konnte mit beiden Stiefelchen wieder ins 20. Jahrhundert zurückkehren. Wer es mit dem Scherzen und mit dem mittelalterlichen Sprachverhalten außer den dies sehr ernst nehmenden Mitwirkenden des Mittelaltermarkts auch so tun und nehmen, sind übrigens noch die Schlaraffen, ein Männerbund, der in Prag Mitte des 19. Jahrhunderts von Künstlern gegründet wurde, in dem weltweit Männer diese Sprache, nämlich Deutsch, aber auch dieses Mittelalterliche und auch das Scherzen sehr, sehr ernst nehmen. Es gibt sie auch in Florida, die Schlaraffier, und die Sprache der Schlaraffen weltweit ist Deutsch. Also auch in Florida. Und Frauen werden bis zum heutigen Tag nicht, soweit ich weiß, als Mitglieder akzeptiert in diesem privaten Verein. Schade eigentlich, denn witzig sind die ja auch. Nun begleiten Sie mich und Freundin Dagmar bitte zum Kölner Dom und zum Mittelaltermarkt drumherum und den Menschen, die uns da begegnen. Ich war auf dem Kölner mittelalterlichen Markt, der um den Dom herum aufgebaut war. Und da ging es um einen großen Markt, aber auch um Pilger. Und diese Pilger waren mit Jakobsmuscheln an den Hüten geschmückt. Und ich wollte gerne wissen, was es damit auf sich hatte. Und so haben wir einen der Herren gesprochen. Und man musste auf diesem mittelalterlichen Markt, wenn man dann dort auch arbeitete, auch in mittelalterlicher Sprache sprechen. So ähnlich wie auf vielen Renaissancefesten, die man auch in den USA antrifft. So war es auf diesem mittelalterlichen Markt um den Kölner Dom herum. Das war auch ein bestimmtes Domjubiläum, als das aufgebaut wurde in den frühen 2000er Jahren. Und da fand dieses Interview statt mit einem Herrn, der sehr schön mittelalterlich gekleidet war. Dass Sie auch in Schwarz gegangen sind, so sei es denn zu eurer Zeit noch zu erkennen, wenn ihr denn aufschlagen wollt, die Bücher, wo die Bildlein gefertigt sind und auch viel vom Schriftgut zu finden sei. Und da sei es ja niedergeschrieben, dass man auch in Schwarz gegangen ist. Das waren dann reichere Pilger. So mag es sein, dass der eine wohlgesattelt und wohlgespornt auch zu Pferd geritten sei, eben der Reichere, und er wird auch ein prallgefülltes Säcklein mit auf den Weg geführt haben. Und die anderen, sie gingen ganz ohne die Barschaft auf den weiten Weg, und sie erhielten die Almosen, wie es ihnen zustand. Danke. Woherzu soll es denn angetan sein? Wir haben den Umzug gesehen eben, und die Muschel interessiert mich auch, denn es hat etwas mit dem Pilger, mit der Pilgerfahrt zu tun. Können Sie mir das erklären? Und was? Zwar, weil wir in Florida sitzen und wir haben sehr viele Muscheln, aber solche Pilgerfahrten haben wir nicht. Ja, hier will ich es euch doch gern kund und zu wissen tun. Gab es doch viele der Wallfahrtsorte, die man zu unserer Zeit hat aufsuchen können. Zum einen wäre natürlich zu nennen Rom als eine der Städte, wo man hätte zu pilgern. Dann die gnadenreiche Stadt Jerusalem. Und als einer der Hauptorte der Pilgerfahrten sei doch Santiago de Compostela zu nennen. Denn dort seien die Gebeine des heiligen Jakobus aufgebahret. Und wer denn das heiligmäßig Santiago de Compostela gesehen hätte, der hätte als Signum daher für tragen dürfen die Jakobsmuschel, so sei sie geheißen. Man findet sie dann in den dortigen Gestaden und könnte sie dann mit auf die Heimstatt führen. Und so wird zu eurer Zeit so manch Grabkammer aufgetan sein und man wird dort bei den Gebeinen noch der Jakobsmuschel angesichtigt. Und der Stab ist auch wichtig, der kommt auch von dort? Nein? Den Stab, den würde ich euch antun, wenn ihr denn auf Wallfahrt gehen wollt. Schon beim ersten Schritt will er euch hilfreich sein. Und so wird euch ein getreuer Gefährt sein auf dem weiten Weg. Er wird euch Halt geben, wenn ihr denn ins Stolpern wollt geraten. Und er wird euch auch dienlich sein, das Dickicht ein wenig zu lichten, auf das ihr den Fuß dahin durchführen könnt. Und dienlich kann er euch sein, wenn dann so manch wildes Getier sich will euch nähern. Dann nutze den Stecken und verscheuchet's wohl. Wie ist es mit Kleidung gewesen? Nun, wer denn auf Pilgerfahrt will gehen, der sei den Unbilden der Witterung angetan und deswegen sei es dringlich angeraten, sich ein warm Kapellum beizulegen, vielleicht aus Filz gefertigt, aus der Wolle, auf das es trefflich will, dem Wind und Wetter widerstehen. Und auch eine Kopfbedeckung sollte man tragen, in einen Hut aus Filz gefertigt, denn er will den Regen abweisen und hernach sei er daher zu nutzen, die Jakobsmuschel voll stolz am Haupte zu tragen. Mhm. Dankeschön. Bitteschön. Gute Pilgerfahrt. Danke. Aber was heißt denn Florida? Sonnigen Gestade, die noch gar nicht entdeckt sind. So werden wir einen aussenden, Kolumbus geheißen. Ja, danke. Wie heißen diese Schuhe mit dem schnabeligen Hochgebogenen? Nicht diese, sondern andere. Schnabelschuhe. Heißen die Schnabelschuhe? Die heißen Schnabelschuhe. Und diese haben diese einen Namen? Das sind Kuhmaulschuhe. Kuhmaulschuhe. Sind sie geheißen. Und sie wurden Mode in italienisch Landen zu meiner Zeit. Aha, wie schön. Hoffentlich regnet's nicht. Sie sehen immer aus als die Schnabelschuhe. Ja. Und jetzt sind wir an einem, der das Publikum ein bisschen entertaint. Und wir gehen jetzt weiter und schauen uns mal einen Korbmacher an. So, was machen Sie hier gerade? Das ist ein Weidenkorb, ja? Oh, seid gegrüßt, edles Volk, es sei es denn wohl so, auf dass ihr wohl in unserer Zeit des Mittelalters teilhaftig ja ein wenig zusehen könnt des heutigen Tags, auf dass der Meister da selbst wohl sich der Korbwerks wohl hingäb, um sich der Arbeit wohl zu befleißigen. Aha, und das unter den schönen Türmen des Kölner Doms. Das sei ein gar viel treffliches Plätzlein, auf das wir wohl Weile hätten an jenem Flecken, um es weit hinauszutragen vermag, bis in ferne Länder, auf das wir es wohl nicht wüsst, wo sie denn wohl so weilen. Genau, da gab es noch keinen Christopher Columbus, nicht? Nun, es wäre schon jener Zeit, auf das der Grundstein wohl gelegt sei, für jenem Dom, auf das wir haftig sein, zu jenem Markte und jenem Flecken Markt gehalten sei, des Mittelalters wohl, auf das ich sie wohl als herzlichste wohl begrüßen mag. Vielen Dank. Und was wird aus diesem Korb? Wird es ein großer Korb werden oder ein kleiner? Nun, das sei ein Korbwerk, auf das ihr allerlei der Früchte der Felder wohl einzusammeln hofft. Und so ihr denn wohl eine reichlich Ernte wohl euch zu Haus wohl stehet, befleißigt euch denn wohl denn an der Zeit, auf dass ihr zur Winterszeit nicht hungern leiden müsstet. Und deswegen begehrt ihr wohl jenes Korbwerk, auf das ihr es reichlich füllen könnt. Aus was ist denn dieser Korb? Nun, das seien die Weidenrütlein aus jenem Land, unserem Lande, der selbst wohl die Arbeit sich befleißigt, um jenes Materiales wohl denn wohl zu schneiden, auf das es uns für trefflich mit jenem wohl gelänge. Und was habt ihr an? Nun, es sei es wohl unsere Kleidung, unsere Zunftkleidung jener Zeit. Ihr seht's wohl, ein Filzhut hätte ich unter, auf meinem Haupte da selbst, ein Lederwams, um mich der Arbeit zu befleißigen, zween kräftige Hände da selbst. Nun, ein Schurz, eine Hosen und ein lumpiges Schuhwerk, ihr seht's wohl. Ah. Der Silberlinge hätte ich wohl nicht reichlich, auf dass das Leder ein Schuh mir, Schuhwerk mir wohl vergönnet sein mag. Also ein bisschen Leder und das meiste ist Jute oder so etwas? Nun, ja. Er sei es lumpig. Nicht ja. Ein hier, auf das ihr's geschritten kommt, mit feinstem Ledern Schuhwerk und hätte reichlich Silberlinge prall gefüllt, eurer Geldkatz, auf das ihr's, edles Volk, wohl Handel treiben wollet und jenes Korbwerks wohl zu erwerben, gar für trefflich wohl sei. Ja. Und ihr seid wohl aus fernen Landen zu unserem Flecken wohl geeilt, das sei gar trefflich. So sei es in fernen Land denn wohl euch kundgetan, auf dass wir, denn wir's wohl finden würden, euer Land uns gerne laden lassen von euch, auf dass allsamt wir mit unserer Kompanei wohl gerne aufsuchen jenen Flecken, um Markt zu halten auch in eurer Stadt. Ja, auf großen Schiffen werdet ihr kommen. Mit großen Schiffen sei es, wenn wohl, aber man wüsste ja nicht, wo das Land denn wohl liegen vermag. Ja, na, dann werden wir oft zurückkommen und uns euch sagen müssen. Dankeschön. Nun, es sei. Wie heißt ihr, Korbflechter? Nun, ich sei wohl jener in der dritten Generation unserer Familien. Und ich könnt's denn euch denn wohl kundgeben auf einem Zettel liegen, auf dass ihr es gern wohl mitnehmet und traget in eure heimische Geminate, auf dass ihr wüsst und uns laden könnt zu jener Zeit. Tausend Dank. Und schreiben könntet ihr auch? Nun, das Schreiben sei ich denn wohl nicht so mächtig, müsste ich dann frühesten Kindheits denn wohl an, so ich die Fingerlin wohl regen vermag, des Korbwerks wohl verrichten. Und wer wohl des Schreibens nun drei Kreuzleins wohl zu verfertigen für meinen Namen wohl mächtig. Und bis drehen könnte ich wohl zählen, aber mehr sei es mir wohl nicht vergönnt. Na, also dann wünschen wir euch viel Erfolg und wir werden die drei Kreuze mit in das neue Land nehmen. Das sei fürtrefflich. So seid bedankt und gehabt euch denn wohl. Dankeschön. Also die Sprache, die ist jetzt mittelalterlich und ja, jetzt ja, am Tage. Und was macht man dann am Abend? Dann macht man so weiter, oder? Nun, die Sprachen, ich wüsste wohl nicht, was ihr wohl meinet. Es sei doch unsere Sprachen von Kindesbein wohl an, wie ihr der eurigen Sprach denn wohl mächtig seid. Ihr sollt's denn wissen, es sei es wohl die Amme, dem ich wohl des Schreibens wohl nicht, des Lesens wohl auch nicht, aber des Redens ein wenig befleißigt hätte, sich Mühe gegeben, auf dass ich die Stimme erheben könnt. Ja. Also, es ist doch schwer, sich wieder umzuorientieren. Und wir müssen das aber leider machen, weil wir in dieser Welt, in dieser Zeit leben. Und wir nehmen auch einen Flugapparat, um ihn wieder zu dem anderen Land zurückzuführen. Ne? Ein Flugdrachen da selbst? Ja, ein Flugdrachen, ja. Nun, eine Kondor. Oh, ein stattlich großer Vogel sei es denn wohl. Großer Vogel. Nun, es sei. Tschüss. Euch denn wohl. Hier ist der Pranger, da steht was. Eltern haften für ihre Kinder, wenn sie die da reinsetzen. Kann man denn die Tür da auch aufmachen? Ach so, also das ist mehr, aber innen drin wären sie sonst gefangen worden für eine gewisse ja, Zeit? Jetzt Kinder weiß ich nicht. Nö, Erwachsene ja, nicht. Erwachsene, ne? Aber so einen richtigen, so wo der Kopf drin ist und die zwei Hände, das ist auch nicht drin, ne? Na, also. Mal schauen, was da noch ist. Das ist doch witzig, oder? Aber die manche sind echt stur, ne? Ja, na, sie müssen es auch sein. Und ich meine, das ist sehr nett gewesen. Ich halt vorgestellt habe, wie man damals. Ja, ja. Man, dass ja. Die vielleicht weiß, führt er das auch über Nacht, hat, das weiß man. Während der Zeit, vielleicht führt er das über Nacht auch weiter ich zu Hause denke, fort. Dass du ganz lange dann nicht mehr noch machen. Wenn du das den ganzen Tag machst, das ist ja unheimlich schwierig. Doch. Ja, es ist vieles in gelernt. 20. Jahrhundert zu verfallen. Naja, vielleicht schläft er ja auch am Markt. Guck mal, sag mal hier, Kasperlepuppen, Holz und Schellen. Schüttel mal eine Schelle. Ja, da ist ein Till-Eulenspiegel sowas drauf, ne? Mit so. Ja. Genau. Könnt ihr mir dazu was sagen, zu diesem schönen Stab? Nun, heute, wo seid ihr wohl her? Wir kommen aus dem fernen Lande Florida, was noch nicht entdeckt worden ist. So, sei es blau vortrefflich gesprochen und seid trotzdem hier, ja, dass ihr euch wohl gar wunderbare Leistung vollbracht hätt. Ihr werdet dann wohl mit dem Sterngucker wohl so in seinem Namen wohl gekommen, der wohl so weit geblickt hätt, auf das er schon das Land dann wohl einmal ja entdeckt hätt. Manche waren der Zeit voraus. Und wo kommt ihr her? Nun, ich wäre wohl ein Kind dieser Stadt, Holde. Ah, von Köln. So sei es recht gesprochen. Schön. Und was sind diese Dinge hier? Erzähl mir. Nun, das wären wohl die vortrefflichsten Narrenzepte, auf das ihr wisst, wenn ihr sie wohl schwingt, so kehret Frohsinn und Heiterkeit bei euch ein und die närrischen Kräfte werden freigelegt, auf das so wohl der Frohsinn nie ein Ende hat und euer Lächeln wohl nie mehr von euch weichen mag. Gibt es eine Schule, wo man lernen kann, sich hier einzufügen in dieser schönen Gemeinschaft? Es wäre wohl keine Klosterschule zu haben, die das wohl fertig brachen können. Doch wisset, wenn ihr wohl ein wenig mit offenem Herzen und mit den offenen Ohren über die Plane schreitet, so könnt ihr wohl es selbst vollbringen, so schön zu sprechen, so zu sprechen, so sei es recht. Denn wisset, es wäre wohl ein gar einfach so zu sein. Ja, ja. Na, zurückzugehen in der Zeit ist nicht einfach. Denn man muss sich auch in der Umgebung wieder zurechtfinden. Und auch in dem Zelt ist es alt, aber alles drumherum ist doch ein anderes Zeitalter. Was dann? Nun seht, wir selbst wären dann wohl auch diesen neumodischen Zeiten wohl auch zu Hause. Aha. Denn seht, so hätten wir wohl beide Zeiten, in denen wir leben könnten. Ja, also McDonald's ist nicht unbekannt. Nun, das wäre mir durchaus unbekannt, denn wisset hold, ich würde wohl nichts von dem Tierlein essen. Aha. Ob das so ich wohl nie zu dieser Stadt schreiten könnte. Aha, also die vegetarischen Restaurants in der Nähe, das wäre eher etwas. Ja, die Tavernen, die hier wohl sein und ein wenig vom Salat hätten, aha, so wäre es wohl gar vortrefflich für mich. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank. So seid ihr willkommen, hold, und möge es euch so dann zugute gereicht werden. Danke. Oh, ihr habt auch gemacht worden. Diese Sachen wurden gemacht und der Markt lohnt sich, hast du eben gesagt. Ja, also da kommt man dann mit Kindern, kommt man mit Kindern zurück und lernt wirklich über die einzelnen Zünfte. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie. Und keiner hat mit uns modern gesprochen. Nein, also haben sie so gesprochen, wie man sich wohl vorstellt, dass man damals mittelalterliches Deutsch sprach. In etwa, denke ich. Nein. Ja, was sie also sich so vorstellen. Und eben die junge Dame hat gesagt, schreiben könnte sie, nämlich aus dem mittelalterlichen Klosterschule. Also da konnte man schon lernen. Und es ist ja auch das Jahr von Hildegard von Bingen dieses Jahr. Es ist ein großes Jubiläum. Und da ist auch eine Riesenausstellung in Mannheim, glaube ich. Oder Mainz. Ich weiß nicht, ob es... und hier, guck mal, haben wir ein... Spielzeug, das ist der Pranger. Er sieht aber sehr klein aus. Also der steht hier sonst nicht und die Kölner haben ihn auch nicht benutzt. Genug, dass ein Erwachsener sich da reinstellen könnte. Dass der Halsausschnitt, da kommt ja nur der Hals rein. Und ja, und ich denke, also meine Mutter ist immer zum Orthopäden gegangen und hat sich strecken lassen. Das konnte man dann auch umsonst haben. Ja, umsonst nicht. Man muss dafür man was Schlechtes tun. Mal erkundigen. Wir werden mal schauen, der Geschichte es dieser, sieht aus wie mittelalterliche Musik, die dort... Man sollte sich mal erkundigen, wie die ganzen einzelnen Schausteller hier, was deren Geschichte ist, wie das zustande gekommen ist, wie die das überhaupt gelernt haben, wo haben die Ideen her für ihre Kostüme, wie kommen die dazu, haben die sich das ausgedacht, gucken die in die Geschichtsbücher, das fände ich interessant. Mal schauen. Ja, ich wüsste gern, wo es angefangen hat mit dem Markt. Also wie lange gibt es ihn schon und wie kommen Sie an diese netten Leute, die das alles mitmachen? Ja, also angefangen hat das, es gab noch einen Vorgängerverein, wir sind ja ein Verein. Ja. Es gab noch einen Vorgängerverein. Aus Köln? Nein, der Vereinssitz ist in Bergneustadt, was aber mehr oder weniger Zufall ist. Also es ist nicht so, dass da jetzt alle wohnen würden. Sondern man muss ja irgendeinen Platz haben. Und das ist schon ein bisschen auch in der Geschichte begründet, weil aus dem Kölner Raum kam auch dieser Gedanke, dass eben Musiker und Leute, die selber was herstellten und ein Schauspiel und Schauspieler eben gedacht haben, wir können doch zusammen was machen, wo eben alle zum Zuge kommen. Die Handwerker können ihre Sachen verkaufen in einem Rahmen, der angemessen ist, der auch der Zeit entspricht, weil alte Handwerkskunst ja ihre Ursprünge im Mittelalter hat. Sicher. Und das eben begleitet von Musik und Schauspiel ist eigentlich wunderschön zusammen. Ja. Und wir können auch Spaß haben. Ja. Ja. Und das hat sich eben so, auch dieses Konzept hat sich eigentlich auch durchgetragen. Und wie lernen Sie all die Sprache? Das ergibt sich, das wie eigentlich wie Sprache sowieso lebt, so lebt auch hier eine Sprache. Also es gibt keine Kurse? Nee, das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt zwar so ein bisschen Workshops, dass man so miteinander den Umgang lernt, dass man also auch so Rollen mal aneignet. Das war einfach die Fähigkeit erwirbt, auf sowas einzugehen, wenn jemand kommt und fängt mit einem so ein Spiel an. Ja. Aber es ist dann nicht etwas, was dann genau so, wie es geübt ist, dann auch gemacht wird. Das ist immer spontan. Mhm. Das ergibt sich auch morgens die Markteröffnung. Dann wird vielleicht mal abgesprochen, immer, ich möchte gerne heute so und so das machen, aber es gibt nie irgendwie einen Wortlaut oder so, der jetzt geprüft wird. Also es wird einer, der den Markt eröffnet, jeden Morgen sprechen dann oder was passiert? Der Markt wird ja eröffnet morgens, mhm, und dann gibt es eine Vermahnung der Handwerker, das wird vorgelesen, was man darf und was man nicht darf auf dem Markt, mhm, und dann zeigen die ihre Meisterstücke und werden dann auch autorisiert, was zu verkaufen. Aha. Und das ist eben so ein Zeremoniell jeden Morgen. Ja. Und da ergeben sich aus dieser Situation heraus, ergeben sich dann immer irgendwelche kleinen Spielchen, die eben spontan sind. Ja. Dass eben einer verschlafen hat und wird vermahnt oder aber er kann dann noch irgendwas tun, um sich zu retten. Und das muss er dann eben auch aus dem Stegreif machen. Ja, das, ja, muss aus, sehr, dem schön, sehr schön. Und ist etwas Interessantes hier passiert, seit der Markt eröffnet worden ist? Etwas, was irgendwie mit dem Dom zusammenhängt oder gar heute nicht? Heute jetzt, mhm, oder in der ganzen Zeit? In der ganzen Zeit. Zeit. Wie lange stehen Sie jetzt hier schon? Wir stehen hier jetzt schon seit dem 8. August. Mhm. Also ich habe jetzt die Tage nicht gezählt, nein, obwohl es schon ziemlich lang ist und man sie auch zählen könnte. Mhm. Also was mit dem Dom jetzt speziell zusammenhängt, ja, gefällt mir jetzt nicht. Er ist also Kulisse, er ist eine wunderschöne Kulisse. Er ist wunderschöne Kulisse, doch was schon ist, es musste immer wieder verschoben werden, die Zeiten, wo auf der Bühne was stattfand, weil der Dom andauernd geläutet hat. Das ist schon was, was wirklich eingreifend war. Ja. Und was eben damit zusammenhing, was da gerade für Gottesdienst oder Ämter abgehalten wurden. Aha. Und dazu wird ja bestimmt in bestimmten Abständen geläutet. Das hat uns also am Wochenende völlig durcheinander gebracht. Da war also nichts mehr so, wie es geplant war. Ja, ja, ja. Weil es geht gar nicht. Wenn da, nein, jemand auf der Bühne steht, dann ist die Atmosphäre ist hier sowieso schon so, dass man wenig versteht. Das ist sehr laut. Ja. Wodurch das jetzt kommt, weiß ich auch nicht, mhm, genau. War im Mittelalter sicher auch so. Und die Akustik ist, ja, auch nicht so gut hier auf, an der, Platz, auf dem Platz. Ja, ja. Und dadurch, wenn dann noch die Glocken läuten, ist dann... Also wenn Sie woanders auftreten, also in kleineren Orten, ist für Sie das Intime interessant oder ist eine solche Kulisse interessant? Es hat beides, mhm, was. Ja. Also ist natürlich Wahnsinn, neben so einem Bauwerk zu stehen. Ja, ja. Also ich finde, beides hat was. Ja. Ja. Gibt es irgendwas, was die Leute am liebsten wissen wollen? Kommen die Leute und stellen immer wieder die gleiche Frage? Ja, die meisten irgendwas? Wollen gerne Mitglied werden in unserem Verein. Aha. Mit welcher Begründung? Weil sie das so interessant finden und würden gerne mitwirken und möchten deshalb wissen, wie sie in unseren Verein eintreten können. Das ist also für mich die häufigste Frage gewesen. Ist das eine schöne Frage? Also das ist für Sie... Es ist ein Zeichen davon, dass die Leute sehr interessiert sind, aber wir können gar nicht alle Leute aufnehmen. Und, ja, das ist das, was wieder schade ist. Ja. Aber gut, wir müssen mal sehen, dass wir da... Man kann ja Untervereine... Ich habe schon Fördermitgliedschaften angeboten. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Ja, ja, und, ja. Und damit verabschieden wir uns von dem mittelalterlichen Markt in Köln und hoffen, dass Sie auf ein Renaissancefest finden und dort auch einmal sich umschauen. Man kann sich auch verkleiden und auf diese Märkte gehen und selber so ein bisschen, wenigstens als Zuschauer, dadurch ein Teil davon werden. Ein großes Renaissancefest findet in Florida statt, im Frühjahr immer. Und das ist in der Nähe des Museum of Science and Industries, des MOSIs. Und dort hoffen wir, dass wir Sie vielleicht einmal wiedersehen. Tschüss und einen schönen Tag noch. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen. Nun müssen wir wieder ins 20. bzw. 21. Jahrhundert eintauchen. Ich nehme Sie wieder mit. Ich bedanke mich, dass Sie mit uns diesen kleinen Ausflug gemacht haben nach Köln auf den Mittelaltermarkt mit Dagmar und mir, Susanne Nielsen. Und wir hoffen, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat und dass Sie vielleicht auch mal auf so ein Renaissancefest finden. Halten Sie Ihre Sachen gut fest. Man weiß nie, ob da nicht wieder einer der Gaukler ist. Und der nimmt Ihnen dann gerne ein zeitweiliges, ein bisschen Zeit mit Ihren Sachen. Er nimmt die Ihnen weg. Und wir hoffen, dass Sie dann auch mit so ein bisschen Spaß bei der Sache sind und dann vielleicht auch wieder in ihre andere Welt zurückkehren können, mit allem drum und dran und vielleicht noch mit ein bisschen mehr. Man kann sich da allerhand Dinge kaufen, das ist ja auch Teil und Sinn dieser schönen mittelalterlichen Märkte. Ob das Met ist, das sie trinken, oder ob es eine Marionette vielleicht ist oder irgendwas in diesem Sinne, eine Lederkappe oder ein paar Handschuhe oder was immer ihnen dazu einfällt. Es gibt ja auch sehr viel Eisenwaren, sehr viel metallische Auslagen, die man dort also auch erstehen kann. Und es gibt natürlich sehr viele schöne Dinge, die man dahin anziehen kann und auch dort erstehen kann. Ich bedanke mich bei Freundin Dagmar, die so ein Good Sport war, die so viel da mitgemacht hat mit ihren Schuhen. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche mir und Ihnen ein schönes Wochenende und dass Sie gut durch die Woche kommen, bis wir uns dann wieder woanders hinbegeben, in vielleicht eine andere Stadt oder ein anderes Metier, mit Künstlern sprechen und Lebenskünstlern. Und vielleicht sind Sie auch einer davon, dann können Sie uns gerne schreiben, und zwar info@germanradioshow.com. Und wir freuen uns, wenn Sie uns erzählen, wen oder wer Sie sind oder wen wir vielleicht auch durch Sie dann erleben können. Denn wir kontaktieren gerne andere Menschen, die wir gerne, gerne in unsere Sendung einladen. Eine Geschichte muss gut sein, sie muss toll erzählt sein, und das haben einige Leute drauf. Vielleicht gehören Sie ja dazu. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Technik wie immer Bill Davidson, unser Produzent. Und ich sage jetzt, seien Sie nett zueinander und tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und Ihre Susanne Nielsen, tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Gemini Man ist Will Smiths Doppelrolle, in der der Schauspieler als sein jüngerer Klon mit vielen Verfolgungs- und Kampfszenen gesamt digital auf die Leinwand gebracht wird. Dass dies nicht allein das Publikum ins Kino lockt und dass es auch im IMAX ohne 3D ein guter Abend wird, konnte man leicht feststellen. In Lighthouse können wir ein ganz anderes Drama erleben. The Lighthouse ist ein Drama in Schwarz-Weiß mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Beide Männer sitzen auf einer kleinen Insel als Leuchtturmwärter fest und streiten sich erst andeutungsweise und dann offen um die Arbeits- und Essenseinteilung, was zu Zerreißproben führt. Die Menschen sind zunehmend